Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Am Mikrofon ist Stefanie Hoster, die Redakteurin der heutigen Sendung. Heute Abend präsentieren wir Ihnen ein Hörspiel nach einem französischen Theaterstück, das wir im Jahr 2013 produziert haben. Es war das erste Stück des Autors und Schauspielers Mathieu Berton. Ursprünglich wurde es für eine aufwendige Bühneninszenierung geschrieben. Der Autor war Regisseur und spielte selbst mit. Die Figuren in seinem Stück erzählen in Monologen, was geschehen ist. Sie spielen es aber auch in Szenen miteinander und manchmal kommen Gespenster vor. Andra Jöckle hat in einem komplizierten und spannenden Verfahren das Stück aus dem Französischen übertragen. Es ist in einer originellen und oft nicht wirklich französischen, wortschöpferischen Sprache geschrieben. Das Stück handelt von der Lebenskrise dreier Personen in der Provinz, in einem kleinen Ort am Meer. Drei Menschen und das Salz im Meer zeigt die Phase der Entscheidung für einen Lebensweg, eine Identität, wie sie ab und an in jeder Biografie vorkommen kann. Die Aufnahmen mit den Schauspielern Nora Abdelmaksoud, Markus Meyer und Stefan Konarske verlangten nach einem besonderen Ort. Viele der Szenen wurden außerhalb des Hörspielstudios auf dem Land in einem Haus mit besonderem Klang und realistischen Spielmöglichkeiten aufgenommen. Marguerite Gâteau führte Regie in diesem mit Emotionen und Klang aufgeladenen Hörspiel. Ich bin mir sicher, dass wir alle einen impulsiven Instinkt in uns haben, der uns überrollen und an den äußersten Rand einer Steilküste werfen kann. Bereit, in den Abgrund zu springen. Nur gibt's dann welche, die sich im letzten Moment umdrehen, weil sie Möwen im Bauch haben, die ihnen zwitschern, dass sie ohne Netz und Segel und mit Wind im Gesicht springen, wenn sie denn springen. Drei Menschen und das Salz im Meer. Ein Hörspiel nach dem Theaterstück Les Amers von Mathieu Berton. Aus dem Französischen von Andra Jöckle. So ein Gefühl von Abwesenheit hatte ich auch zusammen mit Jenny, wenn ich nach drei Monaten auf See heimwankte mit glitschiger, fischiger Haut. Kevin? Der ist nie da. Seit meinem 16. Lebensjahr erinnere ich mich nur an diesen üblen Fischgeruch. Jenny nennt das Meergeruch. Für mich ist das aber ein Mistgeruch, in dem ich ersticke. Netze auswerfen, um sie wieder einzuholen. Den lieben langen Tag. Und einholen und einholen und einholen und einholen und einholen und einholen. Ohne Luft zu holen. Wenn die Netze voll sind und wir sie an Deck aufmachen, sehen wir die Fische ersticken. Sie zappeln, als wollten sie uns weismachen, sie kämpfen. Es gibt sogar welche, die reißen das Maul auf, aber raus kommt nie was. Manchmal schnappt sich eine Möwe ein. Dann fliegt er wortlos auf und davon und lässt sich verschlingen. Das lässt mich nicht kalt. Sollte es aber. Jenny wartet an Land auf mich. Es ist schön zu wissen, sie wartet. Das treibt mir oft die Tränen in die Augen. Aber deswegen halte ich auch durch. Das lässt mich nicht kalt. Jenny lässt mich nicht kalt. Manchmal sehe ich ihn am Kai rumspazieren, auch wenn er schon mit dem Schiff zurück ist. Ihm stricke ich, was immer er will. Die anderen gehen mir auf den Geist, mit den blauen Pullis, die einen, und den gelben Pullis, die anderen wollen. Zum Glück bezahlen sie mich dafür, sonst täte ich für die nix stricken. Nein, nur für ihn. Aber er will nicht. Manchmal packt mich auch größte Lust, die mit der Stricknadel in die Augen zu stechen, wenn ihnen nicht passt, was ich gestrickt habe. Schließlich habe ich 2 Wochen Arbeit mit ihren Pullis, schlampe nicht, und die sind nicht zufrieden, wenn er endlich fertig ist. Gehen und kommen nicht wieder. Dann wieder möchte ich mir die Adern aufstechen, mit den Stricknadeln 2 auf einmal, wie ein Stier. Und die Leute um mich herum rufen, los, kratz schon ab, Jenny. Krepier, steh bloß nicht mehr auf. Was soll das auch noch bringen, Jenny? Wozu wieder aufstehen? Er rührt dich ja nicht mal mehr an. Jenny hat nicht immer einen klaren Kopf. Darin ähneln wir uns. Sie war einmal schön. Deswegen war ich auch scharf auf sie. Sie war unsere Dorfschönheit. Da habe ich mir gesagt, die kriegst du nicht. Ich riskierte nie groß was. an, meine Jenny. Hast du gesehen, wie sie sich anzieht? Man könnte sie für eine Nonne halten. Ich will ihr ja gern die Kutte ausziehen. Na dann nur zu, worauf wartest du noch? Nein, die Leute gehen ja noch dazu aus dem Weg, wo sie aufkreuzt. Das ist so, seit ihr Vater ins Wasser gesprungen ist. Du weißt ja, was man so sagt. Ja. Fällt ein Matrose um, hat ihn eine Frau ausgehöhlt. Und da auch die Mutter nicht mehr da war... Jetzt hör mal auf. Tut mir leid. Ist schon gut. Joe hat mich gestoßen. Alles in Ordnung? Ja. Wie wär's mit einem Versöhnungstrunk? Ich gebe einen aus. Gern. Wir kennen uns doch schon. Nein. Joe, Jenny, Jenny, Joe. Fisch frischt das Gedächtnis auf. Oder direkt der Fischer. Möchtest du nicht mit mir spazieren? In den Docks? Das ist nicht weit. Das ist eine üble Gegend. Und dann würde uns das halbe Dorf sehen. Gut. Ich schau mal, wo Joe abgeblieben ist. Nein. Gehen wir tanzen, okay? Und danach nimmst du mich mit. Wohin? Wir haben getanzt. Einen Tango, keinen weiteren. Dann im Hotelzimmer, das war nicht gerade... Nun ja, hätte schlimmer kommen können, oder? Ich glaube, er hat mir wehgetan. Er hat sich blöd angestellt. Was haben wir gelacht? Und erst getrunken. Mir war schwindelig. Wir haben noch einen Tango getanzt, aber die Nachbarn klopften an die Wand. Und dann der kleine Wurm, der mir im Bauch rumplanscht. Willst du sie denn heiraten? Wenn es nötig ist. Na, dann ist Schluss mit lustig. Warum? Dann hättest du nur mit ihr was gehabt. Das macht doch nichts. Komm. Lass dich umarmen, du Papi. Aber ich wollte nicht rauskommen. Es hätte im November auf die Welt kommen sollen. Nicht mich hat meine Mami erwartet. Ein Püppchen wollte sie. Aber ich wäre ein Pirat geworden. Es ist zu lange drin geblieben. Und obendrein hat es sich unglücklich eingenistet. Mein Vater konnte sie nicht ausstehen. Meine Mutter konnte sie nicht ausstehen. Und sie selbst konnte sich noch weniger ausstehen. Die Stricknadeln. Sie will nicht sagen, dass... Vielleicht weiß sie es gar nicht mehr. Sie muss ich vergessen haben. Kevin war bei mir. Er redete mir gut zu. Ist nicht so schlimm, wir machen einfach ein neues. Aber für mich war es aus. Ich wusste, wir würden nie wieder eins machen. Ich würde nie nochmal so eine Bürde im Bauch ertragen. Sollte mir nur recht sein. Ich wollte keine kleine Kröte. Bedeutete mir nichts. Geramle ohne Gefühl und kühl, als hätte man sich geirrt. Jenny muss gespürt haben, dass ich Fische lieber roch als sie. Hätte ich es zu dem Zeitpunkt gekonnt, hätte ich mir ein Schiff gekauft und wäre auf und davon geschippert. Jenny? Machst du mir auf? Was willst du? Kevin ist nicht da. Der ist im Hafen. Macht nichts, dann warte ich hier auf ihn. Ich weiß nicht. Entscheide dich. Komm rein. Es ist auf. Hast du geheult? Nein, nur verpfuscht, die Wimpern getuscht. Du hast auf ihn gewartet? Ich trinke aus. Komm. Wir gehen nach oben. Mhm. Ich war platt. Die geht aber ran. Ich war wegen was anderem gekommen, aber ich sträubte mich nicht groß. Wie auch nicht. Ich wollte die Haut spüren, die ein anderer berührt hatte. Ich wollte auch den Tod riechen, den sie in sich trug. Wo sie doch einmal bildhübsch gewesen war. Zum ersten Mal wurde ich so hergenommen. Er atmete so heftig, dass ich seine Lust richtig spürte. Das steigerte meine Lust. Ich musste lächeln. So lange war es her. Ich vergaß Kevin einen Moment. Er vermied es, in mir zu kommen, um mich nicht zu ängstigen. Gut so, wie aufmerksam er war, als wäre ich eine Puppe in seinen Händen. Am seltsamsten war es danach, als ich mich zurückzog und neben ihr ausstreckte. Wir waren beide ganz weg und mussten lächeln. Lass mich. Warum? Lass mich endlich los. Was ist denn? Du nervst mich. Geh. Hast du Schiss? Wovor? Ja, dass er aufkreuzt. Als ich aus dem Haus trat, wurde mir klar, alles würde sich ändern. Er kam an dem Abend nicht heim. Oder aber ich schlief schon. Am Morgen danach musste ich Netze flicken. Ich war nicht recht bei der Sache, aber was blieb mir anderes übrig? In der Firma von meinem Vater arbeitet Joel. Er wird nur gefälligkeitshalber da behalten. Er war immer da und wird immer da sein. An dem Morgen blickte er zu mir rüber, als ich die Tür öffnete, wo er sonst immer in seine Matrosenmütze stiert, die noch nie das Meer gesehen hat. Mir wurde plötzlich heiß. Mir schwante, der weiß Bescheid. Wo warst du denn? In den Docks. Schon wieder? Was hast du denn immer da zu suchen? Nichts. Und warum gehst du denn dahin? Warum kommst du nicht zu mir? Ich verbringe meine Tage damit, dich von fern zu sehen, und wenn du von Bord gehst, wirst du noch nicht mal einen Blick in Richtung Haus. Du verschwindest in den Docks. Weißt du? Manchmal muss ich mir eingestehen, das Meer sehe ich mehr als dich. Und deine Stimme höre ich weniger als die dumpfe Gischt. Du riechst jetzt sogar nach angefaulten Dörreigen. Ja, ja. Das riecht alles nicht gut, Kevin. Willst du für den Rest deines Lebens, ohne Luft zu holen, auf Tauchstation gehen? Also du kommst mir damit. Mach dir keine Sorgen. Du wirst schon sehen. Eines Tages spült eine Flutwelle alles hier weg. Wart's nur ab. Das wird so kommen. Klar. Und warn mich dann bitte auch rechtzeitig, damit ich nicht etwa gerade weg bin, Stricknadeln kaufen. Wie juckte es mich, ihm alles ins Gesicht zu kotzen, was Joe und ich getan haben. Wie dann die Tage und Nächte an meinem Fenster vorüberstrichen, wurde mir klar, ich warte weniger auf Kevin als auf Joe. Und die zwei sind sich ähnlich. Dann beschloss ich, an einem von diesen Morgen, die aufs Gemüt schlagen, rauszugehen. Ich stand vom Stuhl auf, zog mich an, tuschte mir die Wimpern, um zu verbergen, wie mies es mir ging, und machte mich auf zu Joe. Er beaufsichtigte mit seinem Vater die Netzeflicker. Er hielt den Kopf gesenkt, als ich am Laden vorbeiging. Er hob ihn nicht, wagte es wohl nicht. Ich hörte deutlich, wie die anderen über mich herzogen. Die ist ja ganz schön schamlos, diese Jenny. Kreuzt auch noch wieder auf, wo sie einen Schiffbruch angerichtet hat. Ja? Die wird's noch bunt treiben, bunt wie ihre Pullis. Pass auf, gleich erhebt sich der Alte und verpasst ihr eine. Ich rief Joe. Es gab nur ein schwaches Echo, aber keine Welle. Ich ging wieder heim, auf Wartestation. Als mein Vater wieder Oberwasser kriegte, warf er mir ein Netz auf den Klotz und schimpfte mich aus. Du wagst es noch, mir ins Gesicht zu schauen. Bei all dem Mist, den du baust, geht mir die Firma noch den Bach runter, ist dir das klar? Mein Lebtag habe ich nichts als Netze geknüpft, nur damit du versorgt bist, wenn ich eines Tages meine löchrigen Knochen zur Ruhe lege. Und du? Was tust du? Du spielst mit dem Feuer, wenn du dich auf das arme Ding einlässt. Du bist ja nur Nebensache. Die hat ihren Kevin, der ist die Hauptsache. Und du hast nur meinen Laden und sonst nichts. Da hatte ich Lust, sie wiederzusehen. Ich sah ihn aufs Haus zukommen. Ich spürte die Blicke, die ihn verfolgten. Komm rein. Was haben wir denn da gefischt? Eine Meerjungfrau. Und ganz ohne Fischschwanz. Sehr praktisch. So, so. Komm, du kriegst jetzt einen Pulli geschenkt. Das muss wirklich nicht sein. Doch. Ich habe den extra für dich gestrickt. Ans zweite Mal erinnere ich mich auch. Es war etwas weniger heftig als beim ersten Mal, aber viel besser, weil es ein nächstes Mal versprach. Wir überschütteten uns nur so mit Netzen und Pullis. Bis Kevin die Tür aufmachte. Gut so. Wie im Film. Wie gewöhnlich. Vorhersehbar. Kein Kommentar. Kevin, ich wollte das... Ich drehe jetzt eine Runde in den Docks und schlaf dann unten, wenn ich heimkomme. Was habe ich geflennt, als wäre meine Mutter gestorben. Ich schleppte mich in den Hafen, um geile Kerle zu schauen. Ich versuchte, die zwei zu vergessen. Es funktionierte. Ich hatte mir Besseres vorzustellen. In den Docks stand es mir bis in die Augen. Ich brannte vor Verlangen, ohne recht zu kapieren, warum. Ich wollte mich runterkühlen, aber es kam wieder auf. Ich zog mich wie gewohnt in einen Winkel zurück und beobachtete, wie die schwitzigen Kerle sich ineinander verkeilten. Mir wurde ganz heiß. Wäre ich doch unter ihnen. Einer sah mich heimlich. Ich schreckte auf und rannte weg. Joe und ich beschlossen, uns im Kerzenlicht zu sehen. Es ist weniger grell und obendrein ein bisschen wie in den Büchern. Wir spürten, wie der Wind um uns einen Sturm ankündigte. Aber wir waren zu zweit und ohne Furcht. Der Wind trug uns Stimmen bis ans Bett, besonders die von meinem Vater. Aber wir brauchten uns nur ein wenig Wachs in die Ohren zu stopfen und schon waren wir wieder allein. Sollen wir ihm nicht vielleicht was kochen? Stell ihm lieber eine Flasche hin, da hat er mehr von. Was willst du ihm sagen? Was mir durch den Kopf geht. Wenn ihr mit denen nicht zuvor abreißt und ins Meer schmeißt. Bestimmt nicht. Dir nicht, aber gut möglich, dass er mich rausschmeißt. Komm. Wir blasen jetzt eine Kerze aus und geloben etwas. Sie kam auf mich zu. Emma. Ich sah sie zum ersten Mal. Wie eine Erscheinung. Sie hielt sich die Feuerzeugflamme vors Gesicht. So, da geht man in Position im hintersten Dockwinkel und glotzt fickende Kerle. Sag mal, Kleiner, du machst das doch aus Lust und nicht etwa aus Scham. Emma fände das sonst auch todtraurig. Ich wollte etwas erwidern, brachte aber nichts über die Lippen. Ich rannte sie über den Haufen, riss aus. Aber was sie gesagt hatte, ging mir nach. Das saß mir im Nacken. Und ich hatte eine trockene Kehle. Na, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Ich leg mich jetzt flach. Aber zuvor sollten wir vielleicht ein bisschen reden. Ganz im Ernst. Ja, das wäre das erste Mal. Geht's um, was ich gesehen habe? Ja. Ist doch normal, oder? Nun ja, lass uns darüber reden. Ich weiß nicht wirklich, was normal ist. Wir können noch über was anderes reden, wenn du willst. Aber lass uns wenigstens ein paar Takte reden. Ich nehme es dir nicht übel, Joe, wenn es das ist, was du wissen willst. Du bist wohl im Grunde auch noch erleichtert, dass er mit mir in deinem Bett schläft. Okay. Ihr habt also auf mich gewartet. Ich schwör's, ich wusste es nicht. Sie schlief. Wie sollte ich ahnen, dass sie wach ist? Weißt du, nach all den Jahren habe ich ein Ohr dafür bekommen, wenn er heimkommt. Los! Komm schon, lassen wir es krachen. Ersäufen wir uns alle in ein Meer aus Wein. Aber du bist ja schon total blau. Ja, macht nichts. Macht's mir nur leichter. Und dir schließlich auch. Meine liebe Jenny. Ist es nicht so? Komm schon, Joe. Wir haben ja sonst nichts mehr, um mit ihm zusammen zu sein. Komm, tanzen wir Tango. Komm, wie in guten alten Zeiten. Ich stand dumm da, mit zwei Gläsern in der Hand, den Blick auf sie geheftet. Ich wäre schon gern einen Schritt weiter gegangen, fürchtete aber zu weit zu gehen, und mein Vater würde mir das nie verzeihen, von 2 zu 3 überzugehen. Wegen ihr. Nur wegen ihr. Sie roch immer so schrecklich nach Wolle und ihre Finger nach Zigaretten. Aber am übelsten wurde mir, wenn ich mit den Händen ihren Körper berührte. Ich machte die Augen zu, das war besser. Ich stellte mir Emma in meinen Armen vor. So hatte er mich nicht mehr berührt, seit sich das Kind in Rauch auflöste. Das Kind entschlummert still, die Welt nicht dran denken will. Es ist geflüchtet von Dannen. Im Wald braut sich's zusammen, Teil für Teil, sehr säuberlich, verbrennt man es ganz elendig. Doch atmet es noch laut. Es steckt jedem unter der Haut. Es? Eures. Hast du wieder brechen müssen? Nein. Und es ist auch gut so, ich mag das nicht. Ich verbinde damit schlechte Erinnerungen. Schläft er noch? Ja. Oder er hat keinen Bock, aufzustehen. Glaubst du, die Leute wissen Bescheid? Was? Dass wir hier zu dritt die Nacht verbracht haben? Ja. Auf unsere Schatten gestern Abend ist Verlass. Mein Vater muss also Bescheid wissen. Wir hätten die Kerzen besser nicht angezündet. Naja, die Reichen wissen immer nur, was sie wissen wollen. Vielleicht hat er ja gestern brav die Augen zugetan und ist eben erst aufgewacht. Braucht ihm ja nur niemand was stecken. Geh doch zu ihm, wenn dich das beruhigt. Ich bleibe lieber hier. Wie wär's mit einem Kaffee? Glaubst du, wir drei werden hier miteinander auskommen? Platz gibt's genug. Nistest du dich bei uns ein, Joe? Ich habe ihn nicht drum gebeten. Aber es würde dich auch nicht stören. Kaffee? Noch was da? Na klar. Jetzt gehst du erstmal zu deinem Vater und einigst dich mit ihm. Und dann reden wir nochmal. Wir dürfen jetzt nichts übers Knie brechen. Und ist ja schon noch verdammt eng hier. Kann man sagen, was man will. Was ist das für ein abgekartetes Spiel? Ich verstehe nur Bahnhof. Ihr seid todunglücklich und wenn ihr dann die Leine kappen könnt, die hault ihr auf. Man soll euch bloß nicht losbinden. Redest du nicht vielleicht von dir selbst? Das ist was anderes. Bei mir ist das eine Jobsache. Das ist nicht dasselbe. So? Gestern war alles doll und klar. Ihr hattet euch beide nichts mehr zu sagen. Ihr habt euch nur noch aneinander geklabbert und jetzt... Ich gehe jetzt in den Hafen. Wir laufen heute Morgen früher aus. Die hatten keine Lust mehr, mir zuzuhören. Da sagte ich mir, guter Grund zu verduften und nie wieder diesen vermaledeiten Ort zu betreten, der nach Schwefel stinkt. Das hatte mir mein Vater gesagt, als ich einmal in nächster Nähe der Netze ein Streichholz anzündete. Ließ er so einfließen und schaute dabei zu Jennys Haus. Ich schlug die Tür zu. Das nebenher und nebenbei, ei, das ist nicht einerlei. Diese viele Verschweigerei führt unheilvolle Verstrickungen herbei. Zum Kotzen ist das alles, zum Kotzen nochmal. die Leine, mein Vater flickt nebenan. Auch dir gehört am Zeug geflickt. Hast du getrunken? Ich hab nur schon einen gezwitschert, um mit dir die Friedenspfeife rauchen zu können. Okay, ist geraucht. Vergeben und vergessen. So? Du hast mich also auch schon gelöscht? Wie Kevin. Der lässt mir immer nur seine Asche daheim zurück. Mehr nicht. Der sitzt am Hafen herum mit dem Arsch auf einem Poller in Wartestellung. Und ich hier in meinem Eck tu's auch. Das ist so sinnlos. Wir können schließlich gemeinsam warten. Sag mal, magst du nicht heute Abend bei uns schlafen? Nein. Warum nicht? Haben wir dich bis zur Weißglut getrieben? Nein. Aber ich habe meinem Vater nebenan meine Hilfe versprochen. Ich brauch dich aber. Sofort. Das ist es ja gerade. Lust hast du nicht, nur brauchen tust du mich. Oh, nein. Und wie ich Lust habe. Ich will, dass du es mir besorgst. Hier in dem Eck da. Es ist zappenduster. Und schau. Ich habe eine Kerze für uns dabei. Zur Erinnerung. Jetzt komm schon. Aber. Und mein Vater? Ich werde auch nicht laut sein. Und außerdem wäre es nicht schlimm. Du kannst ihm so zeigen, dass du ein richtiger Mann bist. Im Dunkel der Docks streichelte mir Emma die Wange. Wie meine Mutter. Ich wartete auf sie. Ich musterte sie erst unverhohlen, um es herauszufinden. Dann verstohlen, weil ich fürchtete, verlegen zu werden. Kerl oder Frau? Aber nichts sprach mehr für das eine oder das andere. Weißt du, du kannst mir ruhig in die Augen schauen. Dich geniert's, mich nicht. Übrigens hast du mir noch nicht deinen Namen verraten. Ich dir meinen schon. Weißt du ihn noch? Ja, Kevin. Das heißt, ich nenne mich Kevin. Und Sie sind Emma, oder? So ist's. Du hast dich immer noch nicht entschlossen. Willst dir die Flügel nicht ansengen? Die sind zu fest dran. Ich muss fürchten, dass alles in Flammen aufgeht. Ich kann nicht. Was reizt dich? Was willst du? Was? Woher soll ich das wissen? Ich bin davon überzeugt, dass du das weißt. Du erinnerst mich an mich selbst. Ich war wie du vor einiger Zeit, tief in mich selbst vergraben. Es brodelte in mir. Das Fieber hatte uns gepackt. Wir fürchteten, gesehen zu werden, und zugleich stach uns der Hafer. Wir wollten entdeckt werden. Es war wie eine Befreiung, es vor aller Leute Augen im Stockdunkeln zu tun. Mit verhülltem Gesicht stachen wir in See. Ich ging heim. Da war niemand. Auch wenn ich sie in meinem Rücken spürte, wie sie mich antrieb, mich in den Abgrund zu stürzen. Ich stieg nach oben. Ich suchte eins von Jennys Kleidern heraus, berührte es mit den Fingern und legte es auf den Boden. Ich setzte mich daneben. Ich hatte die Beine zusammengepresst. Psst. Er muss zurück sein, die Tür ist auf. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie zugemacht habe. Glaubst du, er schläft? Das fehlte noch. Da kommt er endlich mal zum Schlafen heim in unser Bett und ausgerechnet dann bin ich aus dem Haus gegangen. Ist es nicht zum Lachen? Nur mir bleibt das Lachen im Hals stecken. Mir auch. Tja, dann lasse ich euch mal besser allein. Ihr habt Nachholbedarf. Nein. Er weiß ja noch nicht einmal, dass wir da sind. Er schläft bestimmt seinen Rausch aus. Wir brauchen uns nur vorsichtig genug ins Bett zu legen. Mit ihm darin? Klar. Das ist gut. Gießen wir ein bisschen Öl ins Feuer und dann können dein Vater und die Leute sich schön das Maul über uns zerreißen. Aber es wird uns zu warm werden. Komm schon. Und sei still. Ich brauch's. Ich hab Lust. Sie lag zwischen uns, als stecke Absicht dahinter. Als hätte ein Hirnverbrannter beschlossen, uns eine Geschichte zu schreiben, die nach Schwefel stinkt. Entspannt geatmet habe ich nicht gerade. Ich lag auswärts gedreht. Ich musste mich im Gleichgewicht halten. Ich wollte keinen Platz wegnehmen, wusste nicht, wohin mich legen, um nicht zu stören. Ihn schaute ich an, nicht sie. Ich musste lächeln, als ich ihn so verkrümmt liegen sah. Ich stieg nach unten, wohlwissend, was mir nachgehen würde. Unten dann war ich aufgeschmissen. Was sollte ich dort? Er ging mir nicht aus dem Kopf. Ich musste mich abregen. Sie jedenfalls war als Schranke da. Ich stieg wieder hoch. Er pflanzte sich vor uns auf. Mir kam es vor, als schlage sein Herz auf uns drauf. Der Raum um mich hüllt sich aus. Sein aufsaugender Atem. Man kann wohl riechen, dass ich wach bin. Bestimmt schaut er mich an. Ich spüre es. Vielleicht hält er sogar schon ein Messer in der Hand. Ich tue jetzt so, als schrecke ich aus dem Schlaf auf. Ich dränge mich an ihn. Ich habe Lust. Zum ersten Mal. Wie was soll das? Ich dachte, du wärst Jenny. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Oh. Was macht ihr da? Aber sonst geht's euch noch gut. Auseinander mit euch. Der Verlierer war ich nicht. Das lasse ich mir nicht nachsagen. Ehrlich gesagt war ich sogar richtig zufrieden mit mir. Zum ersten Mal habe ich mich geschlagen. Als Mann, meine ich. Wie stolz wäre mein Vater, hätte er das mitgekriegt. Wegen dem Schmerz in den Rippen musste ich die Segel streichen. Dabei hätte ich verdammt gern weitergemacht. Joe, reagier dich unten ab! Siehst du nicht, wie du ihn zugerichtet hast? Wo tut's dir weh? Ich fürchte, deine Rippe ist gebrochen. Wie hast du ihn nur so zu Weißglut bringen können? Das weiß ich. Müssen uns missverstanden haben. Ich bin doch nicht taub. Warum sagte er mir nicht, wie zu Joe, er habe ihn für mich gehalten? Ich wollte ja nur endlich wieder ein bisschen von seiner Zärtlichkeit, um die mich Joe brachte. Und zugleich freute es mich, dass er es versucht hatte. Ich war verdammt stolz. Ihr zwei müsst euch aussprechen. Gebt euch wenigstens die Hand. Ne? Oh, das... Schön. Und jetzt? Wir müssen eine Lösung finden. Schließlich kann Kevin mit seiner kaputten Rippe nicht aufs Schiff. Ich wusste nicht recht, woran ich war. Hatte ich mich geirrt? Gut. Ich konnte ihn unmöglich also, fragen. Ich schlage vor, dass du, Joe, Kevin auf dem Schiff ersetzt. Das müsste doch möglich sein, Kevin? Ich war nur noch auf den Schmerz konzentriert. Wahrscheinlich. Und du, Kevin, gehst zu Joes Vater und hilfst ihm mit den Netzen. Ich habe dich ja schon als kleinen Jungen dahin gehen sehen. Das wird doch okay sein, Joe? Muss ich mit meinem Vater ausmachen. Ich stand zwischen den beiden und fühlte mich wohl. Sie brauchten mich, um wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Und ich war da. Am nächsten Tag stand ich mit den Hühnern auf. Kevin erklärte dem Chef, dass er an Land bleiben muss. Der nahm die Sache sachlich. Solange man ihm seine Arbeitskräfte liefert, fragt er nicht groß. Mir ging mein Vater nicht aus dem Kopf, was er wohl davon hält. Ich dachte auch an die Vorfälle am Abend zuvor, was sich richtig angefühlt hat, was falsch. Aber als ich dann auf der Schiffsbrücke stand, fühlte ich mich befreit. Der Chef erklärte mir meinen Job, das war nicht weiter kompliziert. Ich verbrachte den Tag damit, aufs Meer hinauszuschauen und Fische einzuholen. Zum ersten Mal zog ich selber meine Netze hoch. Ich war sofort in meinem Element. Als ich bei Joes Vater aufkreuzte, trat Totenstille ein. Der Alte schaute zu mir und senkte dann den Blick. Er sagte nichts. Ich setzte mich auf Joes Platz. Der alte Joel mir gegenüber starrte mich betroffen an. Schließlich brachte er flüsternd vor Sorge, dass der Chef ihn hört, hervor. Aber glaub bloß nicht, dass ich dir helfe, weil du es bist. Nein, für den Chef tue ich es. Ich sehe ihn schon kreidebleich vor mir, wie schon mal, als ihn seine Frau ohne ein Wort sitzen ließ. Und dann vergrub er sich wieder in seiner Arbeit. Eins, zwei, drei. Das ist nicht einerlei. Ist da wer? Vier, fünf, sechs. Neben dir dabei. Jetzt höre ich schon Stimmen was sagen. Sieben, acht, neun. Meine reicht als eine. Ihr könnt mir keine Angst einjagen. Zehn, elf, zwölf. Darum geht's nicht, Mamilein. Was soll das? Soll es etwa lustig sein? Ach nein. Raus. Aber Dalli. Die das nicht wollte, warst du. Raus mit euch, auf der Stelle. Du lässt es nicht zu. Das ist die Hölle. Zu wem sagst das du? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja gerade nicht, mit wem ich rede. Ich bin Mutterseelen allein. Was ist das für eine Stimme? Das sind 3 Monate. 3 Monate in deinem Bauch und danach Nadeln reingestoßen, um mich totzustechen. Hast aber nicht alles ausgekratzt. Deswegen wuchs da was, so ein Schimmel im Finstern und Feuchten. Ich hatte keine Wahl. Ich war dazu nicht fähig. Ohne meine Mutter. Ohne meinen Vater. Und mit Kevin war das unmöglich, darum. Psst. Hör zu. Ich hab ja nichts dagegen, dass du mich zu früh ausgestoßen hast. Ich will ja gern verschwinden, aber du hältst mich zurück. Du müsstest mich einmal richtig anschauen. Willst du mich bestrafen? Jetzt schau mir endlich einmal in die Augen. Und dann lässt du mich in Frieden? Ich glaube, meine Mami wäre immer eine ganz liebe gewesen. Sie hätte mir Milch, Unterricht und Bonbons gegeben. Sie hätte mir das Lesen und Rechnen beigebracht. Meine Tochter hätte ein Mutterwrack gehabt. Weil meine Mutter erstickte, als sie mich auf die Welt brachte. Und weil mein Vater am Tag nach einem hässlichen Streit mit ihr auf einer Schiffsbrücke den Boden unter den Füßen verlor. Meine Tochter hätte sehen müssen, wie alle Leute sie schief anblicken. Das ist das Ende vom Lied. Führst du hier schon Selbstgespräche? Komm vor. Du liefst glatt mit Joes Vater? Ja, ging so. Hätte schlimmer kommen können. Aber mit meiner kaputten Rippe bringe ich es kaum noch einen Tag. Wenn du möchtest, gehe ich morgen für dich. Boah, es wäre wirklich praktischer. Und mir sogar eigentlich sehr recht. Ich verheddere mich heillos in den Netzen. Wird Joes Vater auch nichts sagen? Ich glaube nicht. Er war den ganzen Tag über stumm wie ein Fisch, da wird er wohl nichts sagen. Der alte Joel dagegen ist die reinste Quasselbude. Das wird mich auf andere Gedanken bringen. Als ich dann wieder festen Boden unter den Füßen hatte, wankte alles noch. Ich fühlte mich wie betrunken, nur ohne Kopfschmerzen. In dem Moment, als ich auf dem Kai lang lief, wurde alles schwerer, meine Schritte und mein Kopf angezogen vom Boden. Da fiel mir dann auch sofort wieder ein, dass ich gleich bei meinem Vater vorbeischauen sollte. Zugegeben, ich hätte da schon kehrt machen können und im Hafen auf den nächsten Morgen warten wollen, um wieder aufs Meer hinauszufahren. Und dann habe ich mich durchgerungen. Es war Nacht. Er müsste schlafen. Als ich dann fast bei seinem Haus war, sah ich das Fenster von seinem Zimmer erleuchtet und sich kreuzende Schatten. Er war wahrscheinlich aufgeblieben. Ich blieb nicht stehen, sondern lief zur Küste runter, zu Jenny. Ich musste die ganze Zeit zurückschauen. Nacht über und schläft unten? Ja. Er hat mir gesagt, er will dir lieber seinen Platz überlassen. Er schläft wie ein Baby. Das ist eine ganz tolle Sache. Was? Der Fischfang. Das Schiff. Als würde darin alles wie in einer Flutwelle untergehen. Da draußen gibt's nichts mehr zu denken, nur noch zu schauen und Netze einzuholen. Alles fällt von einem ab. Und hier jetzt? Ja, klar. Auch. Morgen gehe ich für Kevin zu deinem Vater. Ist er damit einverstanden? Er hat mich sogar darum gebeten. Er hat dich aufgesucht, um dir zu sagen, dass er Kevin nicht bei sich sehen will? Nein, Kevin hat mich wegen seiner Rippe darum gebeten. Ach so. Und mein Vater hat nichts gesagt, als Kevin bei ihm aufgetaucht ist? Hat geschwiegen wie ein Grab, hat Kevin gesagt. Gut. Ist schließlich vielleicht besser so. Ich gehe jetzt in die Falle. Warte. Es gibt noch eine Neuigkeit. Doch nichts Schlimmes. Nein. Nur, dass ich heute mehrmals brechen musste und meine Riegel aussetzt. Du meinst? Ja. Sein Schweigen sagte alles. Seine Müdigkeit auch. Ich hatte dafür Verständnis. Dann war mir wieder speiübel. Aber diesmal lag es nicht an der Frucht, die in mir wuchs. Nein, an der nicht. Joe fürchtete wohl das Gerede. Ich weiß nicht warum, aber ich würde es begraben, bevor es überhaupt in die Welt gesetzt wäre. Ich hatte davor keine Angst mehr. Vaterschaft war für mich wie begraben werden. Ich wartete, bis die Nacht vorüber war und stand so früh wie möglich auf, ohne Lärm zu machen. Ich schaue bei meinem Vater vorbei. Um mit ihm zu sprechen? Ja, auch. Was willst du ihm sagen? Weiß ich noch nicht. Dass es dir ganz recht wäre, wenn er dir verbietet, mich wiederzusehen. Nein, das kann ich schon selbst. Ich werde es behalten. Ganz allein? Ich brauche es. Du gehst heute trotzdem arbeiten? Ja. Ich bin ja nicht behindert. Dann gebe ich also meinem Vater Bescheid. Der wird sich freuen. Full House. Der alte Joel nähert sich mir mit gesenktem Kopf, wie es seine Gewohnheit ist. Er hebt den Kopf, aber auf andere Art, als er bei mir ist. Es ist aus, Joe. Heute Nacht ist er von uns gegangen. Alles bricht zusammen. Ich will ihn noch einmal sehen. Ein letztes Mal mit seinem verschlossenen Gesicht, das so verschlossen ist wie seine Augen. Ich finde ihn schön. Zum ersten Mal schaue ich ihn fest an, ohne den Blick abzuwenden. Ich zögere. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ab zum Hafen. Ich gehe arbeiten. Seltsam. Wie plötzlich alles auf den Kopf gestellt sein kann. Ich gehe arbeiten. Nie hätte ich gedacht, dass ich diesen Satz einmal sagen und aus dem Haus gehen würde. Die Tür schlägt zu. Ich mache ein Auge auf. Ich schaue nochmal, ob das Haus auch leer ist. Nichts zu hören. Nur der Wind, der gegen die Tür bläst. Ich schließe ab. Die ganze Nacht lang habe ich daran gedacht. Eine Obsession. Emma ist da, an mich geschmiegt. Ich könnte bersten. Ich gehe nach oben. Im Wandschrank eine große Auswahl. Ich suche ein Kleid aus. Eins von Jennys Umstandskleidern. Schließlich stehen da die Chancen besser, dass ich reinpasse. Ich hatte mich zurechtgemacht und da stand ich dann vor verschlossener Tür. Auf mein Klopfen hin machte eine Nachbarin endlich ihr Fenster auf und teilte mir vorwurfsvoll mit, der Alte hat sich aus unserer schönen kleinen Welt verabschiedet. Sie machte die Läden gleich wieder zu. Ich konnte gerade noch sagen, auf Wiedersehen und danke auch. Mir stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Auch wenn ich leicht gefrustet war, dass ich nicht arbeiten konnte und mich auf den Rückweg machen musste. Ich hatte so meine Mühe, den Reißverschluss zuzuziehen, ohne dass er reißt. Ich wagte kaum zu atmen und weder zu reden noch zu gehen. Ich spürte, dass die Nähte jeden Moment platzen konnten. Dann ein Schritt. Zwei Schritte. Drei Schritte. Angekommen in der Gegenwart. Bewusst. Sichtbar. Warum hast du dich eingeschlossen? Was hast du da zu schaffen? Was ist denn das für ein Spielchen? Kein Spielchen. Das ist es ja. Willst du damit etwa sagen, dass du... Ja. Und in den Docks, das war öfter damit... Ein bisschen. Nicht ganz. Es ist wirklich das erste Mal. Joes Vater ist tot. Ach so? Sonst wäre ich jetzt nicht zurück. Alles gut? Ja. Ich bin schwanger. Von Joe. Dann seid ihr also glücklich. Ich ja, eher weniger. Ich werde weggehen. Wegen mir? Wegen dem Kleinen in mir. Das soll nicht hier aufwachsen. Und du? Willst du bleiben? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ich nehme den Mittagsbus. Ich habe eben entschieden. Und wenn ich mit dir mitgehe, bockst du mir das Kleid hier? Wenn du mitkommst, sage ich's dir. Wie glücklich ich war. Schrecklich glücklich. Ich schmiedete Pläne. Den Laden verkaufen, einen Fischkutter kaufen und auf dem Meer leben. Für immer. Nie wieder einen Fuß an Land setzen. Was brauchte ich mehr? Die Leute von der Besatzung verstanden nur Bahnhof, als sie mich lächeln sahen. Schließlich war mein Vater frisch gestorben und man wusste, wie nah er mir gestanden hatte. Und ich lächle. Sie schoben das Kevin und Jenny in die Schuhe. Die kamen als Sündenböcke gerade recht. An die dachte ich aber nur noch verschwommen. Auf hoher See mit Albatrossen ringsum heftet sich der Blick auf die offene See, nicht aufs Land. Er war schließlich der Vater. Wir mussten ihm wenigstens einen Hinweis geben, damit er sich nicht verirrte, wenn er zu uns stoßen wollte. Wollte ich das überhaupt? Nein. Brauchte ich ihn? Auch nein. Ich legte trotzdem ein Busticket auf den Tisch. Mir wurde klar, dass ich ihr Kleid nicht mehr einfach ausziehen und dableiben konnte. Ich hatte keine Wahl. Wie gut war es? Endlich tief durchatmen. Ich wollte nicht zu weit vorausschauen, sonst würde ich wieder kehrt machen. Und da starrte ich dann nur auf meine Füße und realisierte, dass mir Jennys Schuhe nicht passten. Ich musste meine eigenen anbehalten, auch wenn das meine Erscheinung vermurkst. Reichen wir auf? Ja. Darf ich? Ja, behalt ruhig alles an. Danke. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob mir alles steht, aber was soll's. Ich werde dort ja wohl Zeit haben, mich herzurichten. Die Schuhe sind wahrlich noch nicht das Gelbe vom Ei. Geh doch barfuß. Meinst du? Darauf kommt's jetzt auch nicht mehr an. Stimmt. Was meinst du, wie wird es uns dort ergehen? Weiß nicht. Das werden wir schon sehen, wenn wir angekommen sind. Aber jeder seine eigene Kiste ist mir lieber. Ja? Mhm. Jeder soll seinen eigenen Weg gehen. Das wird besser so sein. Dann riskieren wir weniger, nochmal zusammen auf Abwege zu geraten. Bist du immer noch bereit, wegzugehen? Ja. Fahren wir zusammen los? Zu dritt? Natürlich. Wir sollten Joe vielleicht Bescheid sagen. Ich habe was dagelassen, damit er Bescheid weiß. Lass uns jetzt aufbrechen. Schließt du ab? Nein. Lass Luft rein. Das Haus hier muss atmen können. In Wirklichkeit bin ich Emma. nicht aufgehen und der ganze Rumpf ist schon vollgelaufen. Hier dürfen wir nicht festsitzen, sonst bleibt uns nur noch abwarten und krepieren, wenn das Meer die Luft verdrängt. Was hast du? Musst du lachen? Tut es weh? Beruhige dich, mein kleiner Noah. Du hast dich nur ein bisschen verheddert. Aber ich habe mir nicht absichtlich die Finger im Reißverschluss von dem Kleid eingequetscht. Musste mir natürlich just an dem Abend passieren, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben gleich eine Bühne betrete, ohne komplett Striptease zu machen. Jetzt rühr dich bitte mal vom Fleck und hilf mir, ihn aufzukriegen. Hey, bin ich etwa der Einzige hier? Nein, nein, niemand ist hier. Nehmen Sie doch bitte Platz, mein Herr. Du musst aufpassen. Meinen Sie? Ich denke, er hofft eher, ich komme und helfe ihm. Oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast es zerratscht. Kannst du mir jetzt bitte erklären, wie ich auf der Bühne erscheinen soll? Mit einem Kleid, das mir auf die Knie runtergerutscht ist und mit dem Reißverschluss in deiner Hand? Willst du es mir etwa festhalten? Nicht nur, das ist gefährlich. Bau lieber mit den anderen zusammen ein Schloss. Aber ja, zeig dem Herrn, wie gut du das kannst. 7 Jahre auf dem Meer. Und ich dachte schon, ich würde nie zur See fahren. Und von den 7 ist nur 1 meins. Und zwar Noah. Und wozu das alles? Um mitten unter den Fischen den letzten Japsa zu tun. Ja, das stimmt. Er ist am scheuesten. Mit seiner Verschlossenheit schlägt er wohl ganz nach seinem Vater. Sie hatte ihn schon im Bug, als sie sich davon gemacht haben. Das wussten sie gar nicht? Ich auch nicht. Ich habe es nicht richtig realisiert. Wie viel Zeit habe ich noch vor meiner nächsten Nummer? Sie sind einer der wenigen, die mir hier zuhören. Daran muss es liegen. Meinen ersten Schrei habe ich vielleicht ein wenig zu laut ausgestoßen. So laut, dass meine Mutter die Augen geschlossen hat, um sie nie mehr zu öffnen. Vergessen habe ich ihn nie. Hatte ihn immer im Hinterkopf verwahrt. Mitsamt dem Busticket. Und Sie? Groß was erzählt haben Sie mir jetzt nicht gerade. Ist das nicht einen Tick zu gewagt? Diese neue Nummer ohne Striptease und ohne Reißverschluss? Es ist zu früh. Sie sind noch nicht bereit. Meine Mutter hat uns sitzen gelassen. Punkt. Wir hatten dadurch ein ausgefülltes Leben. Mein Vater verbrachte es damit, mich mit seinen Netzen über Wasser zu halten. Wie viel Zeit bleibt mir von meinem Auftritt? Noch 1-2 Mal Luft holen, schätze ich. Mehr nicht. Auf gut Glück. Bin ich dran? Das Rampenlicht ist an? Dann wünsch mir mal Mast und Schotbruch, mein Liebster. Ich will aber verdammt nochmal nicht. Ich will nicht mit den Lungen voll Meer abkratzen, ohne meinen Knirps wenigstens einmal gesehen zu haben. Natürlich, wir können uns wiedersehen. Sie wissen ja auf jeden Fall, wo ich zu finden bin. Ich kann nicht einfach so krepieren. Überall aus mir rausfließt es. Ich Havarie im Meer. Jede Pore mir verschließt es. Wer ich bin, weiß ich nicht mehr. Es geht mir an die Nieren. Ich krieche auf allen Vieren. Meine Seele ist baff. Meine Seele ist baff. Was tust du da? Raubst der Frau das Flügelpaar? Hey Mister, nur du kannst Engel nicht ertragen. Die sollten dir aber befragen. sich finden in seinem Schritt, sich entmannen, Qualen bannen, Schritt für Schritt sich finden, nach und nach Kompromissen sich entwinden. Ich bin ganz high, als sei ich zwei, der Himmel ist weit, ich bin so befreit. Was ich im Spiegel sehe, das tut mir weh, da ich nicht finde darin, wer ich wirklich bin. Was tust du da? Raubst der Frau das Flügelpaar? Hey Mister! Nur du kannst Engel nicht ertragen. Die sollten dir aber behagen. Ich werd sie um sie bringen, die Miss in mir, um ihre Schwingen. Los, jetzt geht's heim. Es ist Schluss. Drei Menschen und das Salz im Meer. Ein Hörspiel nach dem Theaterstück Les Amers von Mathieu Berton. Aus dem Französischen von André Jöckle. Es sprachen Kevin und Emma Markus Meyer, Jenny Nora Abdel-Maksoud, Joe Stefan Konarski, das Kind Anne-Marlene Meister. Komposition Tom Kubli, Bayan Valentin Butt. Ton Jean-Boris Schumczak. Regieassistenz Anke Beims. Regie Marguerite Gâteau.